Erster Jahwe schickte einen großen Fisch. Der Fisch schluckte Jona. Jona war 3 Tage und Nächte im Fisch. Zweiter Jona betete im Bauch vom Fisch zu Jahwe. Dritter Jona sagte, ich rief zu Jahwe in meiner Not. Jahwe hat mich gehört. Vierter, du hast mich tief ins Meer geworfen. Viel Wasser war über mir. Fünfter, ich dachte, Jahwe sieht mich nicht mehr. Sehe ich deinen Tempel wieder? Sechster, das Wasser war überall. Pflanzen aus dem Meer waren an meinem Kopf. Siebter, ich war ganz tief unten im Meer. Ich konnte nicht weg. Aber du hast mich gerettet, Jahwe. Achter, ich war sehr schwach. Da dachte ich an Jahwe. Jahwe hörte mein Gebet. Neunter, manche Menschen glauben an falsche Götter. Sie verlassen die Liebe von Jahwe. Zehnter, ich will Jahwe danken. Ich tue, was ich versprochen habe. Jahwe hilft uns. Elfter, Jahwe sprach zu dem Fisch. Der Fisch spuckte Jona an das Land.